Aber heißen nicht auch die Gläubigen, die in einer Nation oder in einer Diözese vereinigt sind, Kirchen? Es gibt schon diese Ausdrucksweise. Man heißt die Gläubigen, die in einer Nation oder in einer Diözese vereinigt sind, Kirchen. Die katholische Kirche in Österreich, die katholische Kirche in der Schweiz oder in Burkina Faso oder sonst im Hottentottenland. Kann man Kirche nennen, aber diese sind immer nur Teile der gesamten Kirche und bilden mit ihr nur eine einzige Kirche. Ja. Hat man natürlich dann ausgenutzt in der modernen Theologie, der neuen Theologie, und da vor allem im Zweiten Vatikanum, um hier ausgehend von dieser Redeweise das andere damit zu meinen. Da gibt es eben jetzt die protestantischen Kirchen und alle möglichen Kirchen, die orthodoxen Kirchen und die anglikanische Kirche, die man aber genau genommen nur als Sekten bezeichnen darf. Ja. Alles, was Kirche im wörtlichen Sinn meint, ist eben die einzige Kirche, beziehungsweise die Ortskirchen, ja, die aber keine Teilkirchen sind, sondern Teil der gesamten Kirche. Nicht dasselbe, als was heute behauptet wird. Das ist eben so, das moderne Denken ist eben parteiisch, ja, und kann sich keinen Staat vorstellen, das ist ein ganzer Zirkus der Demokratie, der schon langsam jetzt abflaut, die am Ende ist. Die Parteiendemokratie in Afrika ist das dann auch nach der Unabhängigkeit 30 Jahre lang Großen und Ganzen nur Diktatoren gegeben, und dann ist auch die Welle des Demokratismus da übergeschwappt. Überall dieselbe Ideologie herrscht. Die haben sich dann aber relativ einfach gemacht. Also zum Beispiel in Gabun, wo ich war, ist genauso weiterhin eine Diktatur geblieben, nur haben sie dann eben ein paar Parteien zugelassen und eingeführt, die es nie zu was gebracht haben, bis heute nicht. Ja, keinen Premierminister noch gestellt haben, geschweige denn den Staatspräsidenten, und die Sache halt die Demokratie im Sand hat verlaufen lassen. Ist auch gut. Ist ja gescheiter so. Ich schon gerne mit einer richtigen Demokratie nicht umgehen, und der Parteiendemokratie ist sowieso keinen Schuss Pulver wert. Das haben wir viel inzwischen schon verstanden. Jedenfalls, divide et impera, teile und herrsche, ist eben immer ein wichtiges Prinzip gewesen, vor allem in der Kriegsführung, aber darum geht es ja hier nicht, und deswegen braucht man der Kirche auch nicht von Teilkirchen reden. Ja, für den modernen Menschen, das wollte ich eben sagen, gibt es nichts, was nicht irgendwie aus Teilen zusammengesetzt ist, und dann die berühmte ratzingerische Einheit in der Vielfalt, ja, das ist ständig. Die Rede davon, das sind reine Hirngespinste. Ja. Es kann schon was vielfältig sein, in gewisser Weise, aber kann man nicht der Einheit entgegensetzen, dialektisch entgegensetzen. Ja. Eine Familie ist eine Einheit, nicht obwohl es mehrere Kinder gibt oder mehrere Mitglieder der Familie, sondern es gehört eben alles zusammen. Wieso soll ich da einen Gegensatz behaupten müssen. Ja. Käse. Hier ist es auch so. Und Teilkirchen zu reden, wie es die Moderne machen, ist eben ein Unsinn. Die Kirche setzt sich nicht aus verschiedenen Teilen zusammen, sondern im Wesentlichen ist sie eine einzige, einheitliche. Außer in dem Sinn, wie es hier im Katechismus auch präzisiert, Teile der gesamten Kirche, in dem Sinn kann ich von der Kirche in St. Pölten in Wien und sonstigen Diözesen reden oder in verschiedenen Ländern. Aber gemeint ist natürlich immer die katholische Kirche. Die zweite Note, nur kurz umrissen,